Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2. Dresden, 25. April 1788. Minna hat noch zu rechter Zeit das Stillen aufgegeben, da sie die Unmöglichkeit sah. Wir haben eine Amme, bei der wir so viel Sicherheit haben, als man verlangen kann, und seit dieser Zeit befinden sich Mutter und Kind augenscheinlich besser. Nunmehr, denk ich, soll alles gut gehen. Dein Gedicht habe ich endlich gelesen. Ich wünschte mir dein Talent, um ein Gegenstück zu machen. An Stoff sollte mir's nicht fehlen. Einige Ausfälle wünschte ich weg, die nur die plumpe Dogmatik, nicht das verfeinerte Christentum treffen. Sie tragen zum Wert des Gedichtes nichts bei und geben ihm ein Ansehen von Bravour, dessen du nicht bedarfst, um deine Arbeiten zu würzen. Meine Lieblingsstrophe ist »Unbewusst der Freuden« etc. Nächst dieser die beiden von der Sonne und dem Bacchus. Manche Beispiele, besonders in der Strophe jener Lorbeer wand sich einst etc., scheinen mir keine begeisternde Idee zu enthalten. Über die Wirkung der Mythologie auf Kunst hätte ich mehr erwartet. Die Diktion habe ich sehr korrekt gefunden und den Vers, da wo die Ideen den meisten Gehalt haben, wie ich schon mehrmals an dir bemerkt habe, sehr melodisch. Die gelehrten Namen stören zuweilen. Was hat dir denn der schöne Name Hebe getan? Der Pausanius dabei hat mir Spaß gemacht. Im Ganzen habe ich Ideen zum Julian erkannt. Hast du etwa wieder daran gedacht? Über die Idee, da die Götter menschlicher etc. ließe sich manches sagen, was ich aber jetzt noch nicht durchgedacht habe. Es gäbe auch Stoff für die philosophischen Briefe. Wegen Kants sei außer Sorge, ich hatte ja schon Gelegenheit, ihn zu bringen, und bin ihr ausgewichen. Jetzt hängt es ganz von dir ab, wohin du den Dialog lenken willst. Huber hat Goethes Mutter kennengelernt. Sie soll sehr von dir begeistert sein. Dabei ist sie stolz auf ihren Sohn und steht gut mit ihm. Huber hat sie interessant gefunden. Lebe wohl, alles grüßt. K.